Kundgabe 3213a. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.8.1944. Selbstüberwindung. Verstärkter Wille. Erlösungswerk Christi. Es erfordert ein Lebenswandel nach dem Willen Gottes, große Überwindung seiner selbst, also einen starken Willen. Die Willensstärke bringt aber der Mensch von sich aus nicht auf, da durch die Sünde des einstigen Abfalls von Gott der Wille geschwächt ist, oft bis zur gänzlichen Willenlosigkeit. Die Willensstärke kann aber dennoch sich der Mensch aneignen durch inniges Gebet zu Jesus Christus, dem göttlichen Erlöser. Dies ist das einfachste, aber doch sicherste Mittel, um allen Gefahren zu trotzen, um Widerstand leisten und um sich selbst überwinden zu können. Und der schwächste Wille wird stark werden, denn dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben. Er hat mit seinem Tode den Menschen einen verstärkten Willen erkauft. Und ein jeder darf diesen verstärkten Willen anfordern, der an ihn und sein Erlösungswerk glaubt. Die einstige Sünde trug den Menschen den geschwächten Willen ein. Jesus Christus nahm die Sünden der Welt auf sich und also auch die Folge der Sünde, den schwachen Willen. Er tilgte die Schuld derer, die sein Opfer anerkennen, und somit gibt er ihnen den verstärkten Willen zurück, Kraft dessen sie nun einen Lebenswandel führen können nach dem Willen Gottes. Es ist eine Gnade, die er für die Menschen erworben hat am Kreuz, welche die Menschen nicht zu fassen vermögen. Denn was hilflos und schwach am Boden liegt, das kann sich erheben und nun voller Kraft und Stärke an sich arbeiten. Sein Wille ist stark, und ein starker Wille vermag alles. Der freie Wille bleibt aber unangetastet, denn die Gnade des Erlösungswerkes wird ihm nur zuteil, so er durch inniges Gebet zu Jesus Christus ihm seinen Willen bekundet, zur Höhe zu gelangen. Die Willensschwäche braucht ihn nicht zu hindern, Gott anzustreben. Nur bringt der Mensch die Ausdauer dazu nicht auf. Und daher soll er um starken Willen bitten, um Jesu Christi Willen. Und seine Bitte wird erhöret werden, so wie er Jesus Christus anerkennt. Und dann vermag er den Kampf, wieder die Welt zu führen, der in der Überwindung seiner selbst zum Ausdruck kommt. Er muss sich von allem lossagen, was der Welt angehört, was sein Körper begehrt. Er muss opfern, das heißt, an den Nächsten hingeben, was ihn selbst beglückt. Er muss sich selbst zurückstellen und den Mitmenschen Liebes antun. Und alles dieses fordert Überwindung. Es fordert einen starken Willen, der alle guten Vorsätze in die Tat umsetzt. Doch jederzeit kann dieser starke Wille erbeten werden, und es wird dieses Gebet niemals unerhört bleiben. Amen.